Lektion 34. Laudaren, terrieren, maudieren, quäleren, kapern. Der Konjunktiv 2 der Gleichzeitigkeit ist überhaupt nicht schwer. Er kommt wie ein Infinitiv mit Personalendung daher. Laudaren, terrieren, maudieren, quäleren, kapern. Er kommt wie ein Infinitiv mit Personalendung daher.